Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der direkte Draht. Erster Teil. Der Mann, der in meinem Büro erschien, legte mir sein Mobiltelefon auf den Schreibtisch. Ich wartete, doch nichts geschah. Er gehörte scheinbar zu den Leuten, deren Existenzberechtigung von ein paar Anrufen abhing, die sie täglich erwarteten. Ich lächelte und zeigte auf meinen Telefonbeantworter, der staubig die letzten Sonnenstrahlen erduldete und demütig darauf wartete, dass das Telefon klingelte. Es klingelte nicht. Weder bei mir noch bei Herrn Wolf. Dieses Mobiltelefon treibt mich in den Wahnsinn. Weil es nicht klingelt? Vielleicht sind Sie weniger wichtig, als Sie glauben. Es klingelt öfter, als mir recht ist. Leider. Klingelt es etwa von selber? Hat es ein Eigenleben entwickelt? Das wäre ganz was Neues. Spricht es mit Ihnen? Eine Frau ruft mich an. Täglich. Sie behauptet zu wissen, dass ich krumme Geschäfte mache, dass ich Steuern hinterziehe. Das ist eine Unverschämtheit. Weshalb verklagen Sie die Frau nicht? Ich weiß nicht, wer es ist. Aber es muss mit der Firma zu tun haben, bei der ich das Mobiltelefon erhielt. Ein Geschenk. Jemand verschenkt Telefone? Tja, einfach so. Für Geschäftsleute. Wissen Sie, ich habe mir bereits ein zweites Mobiltelefon gekauft. Auf dem erhalte ich keine unverschämten Anrufe. Nur auf diesem hier. Die Frau kennt also nur diese Nummer. Das muss mit der Firma Teletron zu tun haben. Sind die Anschuldigungen aus der Luft gegriffen oder weiß die Frau tatsächlich etwas? Nun ja, ich habe tatsächlich gewisse Geschäfte gemacht, die nicht ganz dem entsprachen, was man legal nennt. Sie sind also ein Gauner. Ich bitte Sie, ich bin nur ein kleiner Geschäftsmann. Gut. Ich habe auch eine größere Summe an den Steuerbehörden vorbeigeschleust. Sie sind nicht zufällig der Vater einer Tennisspielerin? Nein, ich habe keine Töchter. Ich wollte nie Kinder. Kinder kommen nie so raus, wie man sie sich wünscht. Ich habe viel lieber Autos. 3 Stück. Peter, Andreas und Carla. Vor allem Carla ist mir richtig ans Herz gewachsen. Sie hat Hinterradantrieb. Mein Antrieb läuft nur gut geölt. Gut. Sagen Sie mir, wie viel Sie brauchen. Diese Frau, sie könnte mich erpressen, das mag ich nicht. Finden Sie heraus, wer und was dahinter steckt. Aber keine Polizei. Ich erwarte einen ausführlichen Bericht. Bitte in 14-Punkt-Schrift und mit doppeltem Zeilenabstand. Das liest sich leichter. Bei Büchern rutsche ich immer hilflos zwischen den Zeilen herum. Ich weiß nicht, was die Autoren sich denken, alles immer nur so klein zu schreiben. Das Mobiltelefon erlöste mich. Wolf schrie in das kleine Ding und spuckte dabei auf meinen Schreibtisch. Mir wurde übel. Die Übelkeit hielt sich, bis er mir einen Scheck ausstellte. Danach ging es mir etwas besser. Ich trank eine Tasse Kaffee und machte mich auf den Weg zur Firma Teletron. Eine Frau, die sich als Mitarbeiterin in leitender Funktion ausgab, führte mich in ein Büro, das aussah wie eine Suite in einem 5-Sterne-Hotel. Nur das Bett fehlte. Dafür rumpelt ein Kopiergerät in einer Ecke und spuckte vervielfältigten Müll aus. Ja, wir verschenken Mobiltelefone, allerdings nur an ausgewählte Kundschaft. Und was sind das für Auserwählte? Ja, darüber darf ich Ihnen keine Auskünfte geben. Wir behandeln das diskret. Was müsste ich tun, um in den Kreis dieser Auserwählten zu gelangen? Nun, am besten bringen Sie sich um und hoffen, dass Sie noch einmal eine neue Chance erhalten. Ich würde allerdings nicht darauf wetten. Aber machen Sie sich nichts draus. Es braucht auf dieser Erde Erfolgreiche und solche, die für die Erfolgreichen arbeiten. Genies und Idioten. Und Sie zählen sich natürlich zu den Genies. Sie sind wie die meisten Kunstwerke. Finden Sie? Ja, durchaus hübsch anzusehen, aber maßlos überschätzt. Sie sind Gebrauchskunst, mehr nicht. Mich würde interessieren, wer sie braucht und wozu. Ach, so eine Unverschämtheit ist mir schon lange nicht mehr vorgekommen. Mit Würmern wie Ihnen gebe ich mich nicht ab. Sie sind Abschaum, Sie sind die Gosse, Sie sind der Napf, in den ich spucke. Die Vorstellung, die sie abzog, war nicht übel. Doch ich hatte nicht dafür bezahlt und so verließ ich die Bühne, ehe der Vorhang fiel. Ich landete zusammen mit einem jungen Mann in einem Lift. Wir ließen uns gemeinsam nach oben und unten befördern. Ein bisschen Bewegung soll schließlich gesund sein. Ich habe vorhin einiges mitbekommen. Mein Name ist Nauer, Dario Nauer. Ich arbeite für ein Lokalfernsehen. Ich bin inkognito hier. Eine Art Wallraff, ja? Um die Teletron gibt es ein paar heiße Gerüchte. Nichts Greifbares, aber es riecht nach kriminellen Machenschaften. Das ist genau das Richtige für mich. Ich werde einen Report darüber machen, in 5 Teilen. Das füllt eine Woche, das bringt Quoten. Naja, also eigentlich möchte ich viel lieber Spielfilme machen. Finden Sie nicht auch, dass ich das Talent dazu habe? Doch, doch, doch. Leute wie Sie haben enorme Talente. Vor allem, wenn es darum geht, anderen Leuten auf den Geist zu gehen. Ja, verstehe schon. Sie müssen ganz cool bleiben. Nur nicht aus der Rolle fallen. Ja, das sage ich auch immer. Vielleicht habe ich noch mehr Talente als Schauspieler. Ich betrüge übrigens meine Freundin seit einem Jahr, ohne dass sie es bemerkt. Alles nur, um meine Talente zu fördern. Nur nichts verkümmern lassen, sage ich immer. Ich glaube, bei Ihnen ist einiges verkümmert, aber das macht nichts. Fürs Lokalfernsehen reicht es allemal. Erzählen Sie mir lieber, was hier in der Teletron läuft. Ja, einiges. Geheimnisvolle Dinge geschehen. Ja, leider ist meine Informantin heute nicht zur Arbeit erschienen. Sie wollte mir Unterlagen mitbringen. Brisante Unterlagen. Wie heißt die Dame? Das ist meine Story. Ihnen der Ruhm und mir die Arbeit. Also, wie heißt die Frau? Ja. Charlotte Künstler. Sie wohnt mit Rita Müller zusammen. Oh, Rita ist toll. Ich würde sie sofort als Hauptdarstellerin engagieren. So toll ist die. Er schwärmte mächtig drauf los. Sogar der Lift lief rot an und begann leise zu stöhnen. Schließlich gab mir Nauer die Adresse der Dame. Ich war froh, endlich wieder unbeweglichen Boden unter meinen Füßen zu haben. Weniger froh war ich über den netten Herrn, der mich vor dem Haus der Informantin empfing. Hinter ihm entdeckte ich eine langbeinige Brünette. Das war immerhin etwas. Üble Sache, Maloney. 12 Stockwerke. Einfach runtergesegelt. Kennen Sie die Dame? Welche ist es denn? Die schöne Rita oder die flotte Charlotte? Charlotte. Künstler. Fiel vom Balkon. Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Wohnungstüre war offen. Sie hat getrunken. Vielleicht fiel sie deshalb runter. Schau an, die schöne Rita. Was haben Sie uns über Ihren Arbeitgeber zu sagen? Ja, ich verstehe nur Bahnhof. Was wollen Sie von mir? Kennen Sie die Frau Maloney? Sie behauptet, mit der Toten zusammengewohnt zu haben. Das habe ich auch. Die Wohnung ist riesig. Sie arbeiten bei der Teletron, wie die tote Frau Künstler. Na und? Genau, Maloney. Was soll die Frage? Suchen Sie einen neuen Arbeitsplatz? Bei uns in der Kantine suchen Sie noch jemanden, der perfekte Pommes Fritten schneiden kann. Mögen Sie Kartoffeln, Maloney? Ich mag vor allem Mordfälle, die sich in Täter und Motive auflösen. Und diese Frau kann uns dabei behilflich sein. Ich sage nichts. Ich bin noch nicht blöd. Woher soll ich wissen, ob ich nicht die Nächste bin, die vom Balkon fällt? Der Polizist schaute sie ratlos an. Er hielt eine Hand auf ihre Schulter, die sie geschickt abtropfen ließ. Eine Weile lang hing die Hand in der Luft wie ein Verkehrszeichen. Doch dann zog er sie zurück und kratzte sich mit den Fingern den Nasenrücken. Ich schaute nach oben und versuchte, den Balkon des 12. Stocks zu entdecken. Es gelang mir nicht. Die oberen Stockwerke verschwanden im Rot der Abendsonne. Es war ein hübscher Anblick, fast schon idyllisch, wäre da nicht die zerschmetterte Leiche gewesen, die man ein paar Meter neben uns in einen Sarg hob. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der direkte Draht. 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der direkte Draht. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Herr Wolf hat von der Firma Teletron ein Mobiltelefon geschenkt erhalten, das ihm keine Freude bereitet. Fast täglich erhält er Anrufe einer Frau, die genaue Kenntnisse über seine illegalen Geschäfte hat und auch weiß, dass er Steuern hinterzieht. Bei der Firma Teletron hüllt sich die Geschäftsführerin in Schweigen. Maloney trifft jedoch auf einen jungen Fernsehjournalisten, der behauptet, dass in der Teletron geheimnisvolle Dinge geschehen. Eine Frau, die mehr weiß und über geheime Unterlagen verfügen soll, wird noch am selben Abend tot aufgefunden. Sie ist vom Balkon ihrer Wohnung 12 Stockwerke tief zu Tode gestürzt. Mein Klient kümmerte der Tod der Teletron-Angestellten nicht groß. Ich bestellte ihn dennoch in mein Büro und überreichte ihm einen Zettel, auf dem ich in großen Buchstaben aufgeschrieben hatte, was ich von ihm hielt. Was sollen diese Verwünschungen, Maloney? Ich erwarte Berichte. Detaillierte Berichte. Damit kann ich nicht dienen. Aber einen Rat kann ich Ihnen mit auf den Weg geben. Benutzen Sie das Telefon der Teletron nicht mehr, bis ich herausgefunden habe, was tatsächlich hinter der Sache steckt. Ich habe es sowieso nicht mehr eingeschaltet. Das neue Mobiltelefon läuft einwandfrei. Keine unangenehmen Anrufe, alles wunderbar. Hier, nehmen Sie das andere. Ich brauche es nicht mehr und vergessen Sie den Bericht nicht. Ich liebe es. Im Bett Berichte zu lesen. Meine Mitarbeiter müssen mir regelmäßig Berichte schreiben. Wenn Sie so weitermachen, schreibe ich Ihnen gleich einen Abschiedsbericht mit noch mehr Verwünschungen drauf. Es klingelt wieder. Ich lasse meine Finger davon. Da ist sicher wieder die Frau, die alles über mich weiß. Reden Sie mit ihr, schüchtern Sie sie ein, bringen Sie sie zur Strecke in dieser Reihenfolge, wenn ich Sie bitten darf. Und vergessen Sie nicht, mir einen Bericht zu machen. Er verließ mein Büro und das Telefon hörte auf zu klingeln. Allerdings nicht lange. Ich drückte alle verfügbaren Tasten und wunderte mich darüber, dass das Ding nicht explodierte. So warm fühlte es sich an. Schließlich hatte ich die Frau am Ohr. Sie klang weder aufregend noch einschüchternd. Eher schon wie das berühmte Fräulein vom Amt. Aus Ihrer Steuererklärung geht hervor, dass Sie im vergangenen Jahr nur 80.000 Franken verdient haben. Das kann nicht stimmen. Da muss Ihnen ein Irrtum unterlaufen sein. Allerdings, ich habe viel weniger verdient. Wie kommen Sie überhaupt zu den schönen Zahlen? Schon im Vorjahr haben Sie zu wenig angegeben. Daraus schließe ich, dass eine gewisse Systematik dahinter steckt. Sie sind ein Steuerhinterzieher, Herr Wolf. Maloney ist mein Name und ich hinterziehe keine Steuern. Das lohnt sich nicht bei meinem Einkommen. Oh, Entschuldigung, da bin ich falsch verbunden. Sind Sie nicht. Das ist der Anschluss von Herrn Wolf. Tatsächlich? Dann richten Sie ihm aus, dass wir Bescheid wissen. Er macht krumme Geschäfte, er sollte sich schämen. Und vor allem sollte er die Steuern nachzahlen, die er noch schuldet. Und weg war sie. Ich drückte noch eine Weile die hübschen Tasten und wurde mit ein paar netten Menschen verbunden, die mir allerdings keine Auskünfte geben konnten, die mich im Leben irgendwie weiterbrachten. Weil ich langsam genug von dem Fall hatte und mir die Aussicht, einen mühseligen Bericht tippen zu müssen, zuwider war, besuchte ich meinen Klienten, der seinerseits bereits Besuch hatte. Hauen Sie ab! Leute wie Sie dulde ich nicht in meinem Büro. Sie haben mich zu dulden. Ich habe einen offiziellen Auftrag zu erfüllen. Als Ihr Steuerkommissär teile ich Ihnen mit, dass wir Ihren krummen Machenschaften auf die Schliche gekommen sind. Schaffen Sie mir den Mann vom Hals, Maloney, und schreiben Sie mir einen Bericht darüber. Sie können mich mal. Nicht jetzt, bitte. Ich brauche Ihre Hilfe. Dieser Mann verleumdet mich. Ich werde Beweise beschaffen. Sie haben mir gerade noch gefehlt. Der Staat braucht mehr Einnahmen, mehr Steuergelder. Ja, Leute wie Sie, Herr Wolf, sind Parasiten. Sie saugen den Staat aus. Jetzt reicht es mir aber. Ich werde mich gleich in Ihre Schlagader verbeißen und Sie aussaugen. Wenn Sie nicht schleunigst abhauen. Er wurde gewalttätig. Es gelang mir, ihn und Loy voneinander zu trennen. Es kostete mich einige Anstrengung, aber es ging auch ohne ausführlichen Bericht. Eine Stunde später stand ich in den Räumlichkeiten der Firma Teletron. Der kritische Journalist hatte nur noch Glotzaugen für die schöne Rita übrig. Ich opfere meine Karriere der Liebe. Jetzt reicht es aber, Sie Bonsai-Wallraff. Es geht um Mord. Und die Frau, deren Beine Sie visuell begrapschen, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun. Was, Rita? Ja, das ist unmöglich. Ach, sie würde höchstens aus Liebe morden. Für mich. Ach, so hat es mich noch nie erwischt. Oh, da kommt sie, schauen Sie nur diese Bewegungen. Sie schwebt durch die Räume wie eine Elfe über das Moor. Tja, das kommt davon, wenn man sich nur noch mit den Hormonen umschaut und die Augen und das Gehirn auf Sparflamme setzt. Was ist los? Was machen Sie hier? Hast du ihn hereingelassen? Was, ich? Nein, hab ich doch nicht. Kommst du nachher mit mir einen Kaffee trinken, Rita? Oh, ich warte seit Stunden auf diesen Moment. Na, dann kannst du auch noch etwas länger warten, ne? Gut gegeben. Wo steckt eigentlich die Chefin? Ich würde ihr gerne meine Aufwartung machen. Geht nicht. Sie ist nicht zu sprechen. Und jetzt hauen Sie ab, da vorne ist der Ausgang. Nauer nickte nur und begleitete mich Richtung Lift. Wir fuhren wieder ein paar Minuten. Er versuchte sich zu erklären und tat dies mit einem unangenehmen Geruch, der aus seinem Rachen strömte. Ich stieß ihn unterwegs aus dem Lift und fuhr ganz nach unten. So weit, dass es zappenduster war, als ich ausstieg. Ich tappte durch einen kühlen Gang und landete in einem kleinen Büro. Dort hörte ich eine vertraute Stimme. Sie schulden dem Staat eine größere Summe. Denken Sie bitte daran, dass der Staat wichtige Aufgaben hat. Sie wollen doch nicht, dass unser Staat eines Tages bankrott geht, nur wegen Ihnen. Wie bitte? Arschloch, einfach aufhängen. Tja, nicht alle sind so nett und hilfsbereit wie der olle Meloni. Was wollen Sie hier? Sie persönlich kennenlernen. Sie sind der gute Geist der Firma Teletron. Ich bin kein Geist. Ich arbeite hier. Ich habe Schulden. Ich lebe alleine. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich bin hier nur angestellt. Und wer sind Sie? Ich lächelte und zeigte ihr meine Karte. Sie rümpfte die Nase, weil meine Visitenkarte schlicht und zerknittert war. Ich sah, dass vor ihr eine lange Liste mit Namen und Nummern von Mobiltelefonen lag. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hörten der Direktor. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Heute der direkte Draht. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Auf seinem Mobiltelefon erhält Herr Wolf regelmäßig seltsame Anrufe einer Frau, die ihm vorwirft, Steuern zu hinterziehen. Wolf möchte in Erfahrung bringen, wer die Frau ist und wie sie zu ihren Informationen kommt. Melonis Ermittlungen führen ihn zu der Firma Teletron, die Wolf das Mobiltelefon geschenkt hat. Eine Mitarbeiterin dieser Firma kommt unter ungeklärten Umständen ums Leben. Bei einem Besuch in der Firma trifft Meloni in einem Kellerraum auf die Frau, welche seinen Klienten regelmäßig anrief. Wolf ist nicht der einzige Mobilteilnehmer auf der Liste. Ich machte einen Spaziergang zum Steueramt. Niemand hinderte mich daran, das Gebäude zu betreten, und niemand war unglücklich darüber, als ich es wieder verließ. Immerhin gelang es mir, eine Menge Informationen aus dem Haus zu schleppen. Ich besuchte Frau Degen, die Chefin der Teletron, in ihrer Privatwohnung, einem luxuriösen Penthouse über dem See. Sie war nicht allein. Na, Maloni, haben Sie Ihre Ermittlungen auch hierher geführt oder wollten Sie einfach mal sehen, wie erfolgreiche Leute leben? Ich habe ihn nicht eingeladen. Dieser Mann ist wie eine Krankheit, die man nicht los wird. Wem sagen Sie das? Wem sagen Sie das? Apropos Krankheit, kriegt man für so einen Schädel eigentlich eine Invalidenrente? Mir können Sie nichts anhaben, Maloni. Ich bin hier, um den Mord einer jungen Frau zu lösen. Sie wissen schon, den Flug vom Balkon. Damit habe ich nichts zu tun. Und ob Sie das haben? Ihr Auto stand in unmittelbarer Nähe des Hauses im Parkverbot. Das ist unmöglich. Das muss ein Irrtum sein. Verkehrspolizisten irren sich nie. Und wenn sie sich doch mal irren sollten, dann steht garantiert ein Streifenpolizist daneben und korrigiert den Irrtum. Sie können mir nichts nachweisen. Ich habe weder ein Motiv noch sonst etwas, das vor Gericht relevant sein könnte. Was vor Gericht relevant ist, entscheide immer noch ich. Vielleicht kann ich Ihnen dabei behilflich sein. Sie? Mir? Maloni, das ist ja ganz was Neues. Frau Degen und Herr Loy haben zusammengearbeitet. Interessant. Und was hat das mit dem Mord zu tun? Loy ist Steuerkommissär. Frau Degen hat den Klienten, die er betreut und bei denen er annimmt, dass sie Steuern hinterziehen, ein spezielles Mobiltelefon geschenkt. Frau Degen hat dafür gesorgt, dass von der Firma Teletron aus diese Leute telefonisch bedroht wurden. Das sind Hirngespinste. Glauben Sie ihm kein Wort. Loy hat mich erpresst. Ich musste ihm die Telefone besorgen. Ich selber habe Steuern hinterzogen. Moment mal. Schöne Reihe nach. Alle haben Steuern hinterzogen. Und dieser Herr Loy hat mit dem Mobiltelefon Sie, Frau Degen, erpresst, bis Sie nicht mehr anders konnten und aus lauter Verzweiflung Ihren Wagen ins Parkverbot stellen. Sie haben wieder einmal wunderbar kombiniert. Verhaften Sie die Dame, für was auch immer. Ich verhafte Sie. Wegen Mordes und Falschparkieren. Das ist doch absurd. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich werde Sie verklagen, alle beide. Der Polizist machte sie darauf aufmerksam, dass sie soeben verhaftet worden sei und sich darum kümmern sollte, Zahnbürste und andere lebensnotwendige Dinge einzupacken. Frau Degen dachte nicht im Traum daran. Schließlich erschien auch noch Loy, der Steuerkommissär. Was ist los? Was soll dieser Auflauf? Auflauf? Ich rieche nichts. Haben Sie etwas gekocht? Frau Degen ist soeben wegen Mordes verhaftet worden. Alles Blödsinn. Glaube Ihnen kein Wort. Sie wollen uns bloß reinlegen. Ich verstehe nicht, was das alles soll. Ich bin erschüttert. Halb so wild. Ich werde es überleben. Ich bin erschüttert, weil man mich entlassen hat. Fristlos. Dabei habe ich die höchste Quote. Allein im vergangenen Jahr haben sich 35 Leute selber angezeigt. Weil Sie sie unter Druck setzten. Wer hat sich warum selber angezeigt? Aber weiß ich gar nichts. Ist das ein neuer Trend? Dann bist du jetzt erledigt? Und ich auch? Ich kann dich nicht mehr weiterdecken, Pam. Deine Akte landet bei einem Kollegen und diese Arschgeige ist scharf darauf, dich hinter Gitter zu bringen. Das ist nicht nötig. Die Dame ist so gut wie hinter Gitter. Was, du hast dich selber angezeigt? Ich habe eine meiner Mitarbeiterinnen umgebracht. Sie hat spitz gekriegt, dass bei der Teletron einiges krumm läuft. Sie wollte mich erpressen. Was? Du hast einen Menschen umgebracht? Das sagte sie doch schon. Im Übrigen kommt es selten vor, dass Schimpansen oder Meerschweinchen ermordet werden, weil sie jemanden erpressen. Was für ein Schimpanse! Haben Sie mit exotischen Tieren gehandelt? Vogelspinnen vielleicht? Ach Gott, ich bin erschüttert. Das übertreiben Sie nicht. Möchten Sie sich vielleicht selber anzeigen? Was ist? Ja, wozu? Ich habe meinen Job verloren. Ich bin sowieso erledigt. Die Sache entwirrte sich langsam. Dem Polizisten gelang es, anhand der Aussagen ein paar Notizen zu machen, die sogar ihm einleuchteten. Wenig später wurden Frau Degen und Herr Loy abgeführt. Eigentlich schade, dass Leute, die in solch tollen Wohnungen leben, Morde begehen müssen. Das ist das Derrick-Syndrom. Die schönsten Leichen findet man immer mitten in einem Katalog von schöner Wohnen. Das Leben ist aber keine Fernsehserie, Maloney. Und ich bin nicht Derrick. Manchmal wünschte ich mir, die würden mich mal fragen, in so einer Serie aufzutreten. Ich meine, ich könnte aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz so manche Episode füllen. Was meinen Sie, Maloney? Soll ich mich mal beim Fernsehen bewerben? Als Zusatzzahl für die Ausspielung des Zahlenlottos. Es geht doch nicht. Genau, weil es im Lotto keinen Nuller gibt. Nein. Oh, das war aber jetzt gar nicht nett, Maloney. Er ging traurig von dannen. Ich ging ebenfalls zurück in mein Büro. Das Mobiltelefon von Herrn Wolf steckte ich unterwegs einem Penner zu. Er nickte freudig und rief gleich jemanden in Buenos Aires an. Ich lächelte und sagte ihm, dass die Rechnung sowieso jemand anderer bezahlt. Er lächelte zurück und wählte gleich noch eine Nummer in Peking. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der direkte Draht, dritter und letzter Teil.